Meine Damen und Herren, alle anderen auch, kommen Sie, staunen Sie. Nur hier gibt es 10 Hinweise, die interessant sind auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Und diese Person hat hoffentlich auch ein interessantes Leben. Und ob das der Fall ist, meine Damen und Herren, das entscheiden Sie. Und heute kommt eine Person von Jürgen. Nee, von Viktor. Danke, Viktor. Dankeschön. Also ich habe ja, als Viktor mir diese Mail über unser E-Mail-Formular zukommen hat lassen, direkt mal zurückgeschrieben. Und du bist sicher, dass man den erraten kann? er hat gesagt, ja, Mann. Okay, also, wir werden sehen. Okay. Ist es der Viktor, den wir von der Arbeit kennen? Nein. Mein erster Rateversuch wäre, so wie du jetzt die Person imitiert hast, dass es irgendein Heavy Metaler ist. Nein, aber wie kommst du darauf? Ach so, weil er gesagt hat, ja, Mann, ja, das war jetzt, das habe ich jetzt überdramatisiert. Nee, du hast ja auch nicht gesagt, ja, Mann, sondern, ja, Mann! Wenn es der Viktor von der Arbeit gewesen wäre, dann hätte es nämlich sein können, dass der ist sehr japanophil. Mhm. Und da hätte ich mir vorstellen können, dass das irgendwie der Hauptcharakter in einem japanischen Rollenspiel ist, das nur 2004 in Japan rausgekommen ist, weil halt ja voll der Kult ist und so. Ich sehe schon, die Kreativität geht schon mit euch durch und der ist noch vor dem ersten Hinweis. Ja, fantastisch. Geil. Achtung. Ich wurde als am 23. Ich, wahrscheinlich wollte er uns sagen, ich wurde am 23. August 1924 in Budapest geboren. Starb 2005 in der Schweiz. Mhm. 2005 in der Schweiz. Ja, das deutet in auf der Schweiz? Reichtum hin. Ja, wenn man flieht, ja. Das deutet auf Reichtum hin. Das ist eine interessante Schlussfolgerung, die ich so nicht vom Tisch nehmen kann. Du ziehst, glaube ich, nicht in die Schweiz, um da arm zu sein. Oder du stehst halt auf Schokolade. Oh Mann. Aber er steht auch auf andere Dinge. Während des Zweiten Weltkriegs musste ich mich 6 Wochen lang in einen Keller verstecken. Dort ernährte ich mich ausschließlich mit Tomatensaft. Daher habe ich nie wieder Tomaten gegessen. Also danach. Das kann ich gut verstehen. Dass man dann, wenn man sich an sowas so richtig überessen hat, dass aber man dann Marc, sagt, ganz ehrlich, nee. Wenn du 6 Wochen lang Pizza essen müsstest, du würdest doch danach immer noch Pizza essen. Also das glaube ich tatsächlich auch. Es kommt darauf an, ob es immer der gleiche Geschmack ist. Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Wenn du jetzt wirklich sagen würdest, ja, so eine, keine Ahnung, so eine 4-Käse-Pizza von Marke XY, dann isst du die, glaube ich, danach auch nicht nochmal. Vor allem, wenn du dann halt noch die Sache mit so einer negativen Situation verbindest, ne? Das ist ein Valide. Ja, das mit einer negativen Situation zu verbinden, ist allgemein immer schlecht. So generell. Weisheiten für die Ewigkeit. Ich machte mein Diplom als Metallbildhauer und Kunsthistoriker. Ui, Bildhauer, okay. Ja, er hat sich sein Diplom wahrscheinlich selber so in Metall geklöppelt. Huh. Mhm. Nein? Nee, noch gar nicht. 1949 floh ich aus Ungarn in einem Viehwaggon nach Wien. Nach Wien, okay. Was macht man in Wien? Das kann ich dir gleich sagen. Ja. In Hinweis Nummer 5. Denn nach meiner Flucht arbeitete ich als Elektriker, Agrarknecht, Pferdeknecht und Latrinenreiniger. Elektriker? Das war gescheit fränkisch. Elektriker. Ja, das hilft halt nichts. Ich komme halt aus Franken. Wie heißt denn im Fränkischen? Es gibt doch einen fränkischen Begriff für jemanden, der die Latrinen leert. Also die fränkische Latrine wäre vielleicht am ehesten der Abbot. Ja, aber irgendwas wie der Göbbelmann oder irgendwas. Also Abbot, Abputzer? Nee, nein, da gibt es doch sogar irgendeinen, das hat mal jemand erzählt, dass sozusagen seine Oma immer diesen Begriff rausgehauen hat, wenn da halt jemand kam, um die Örtlichkeiten abzupumpen, weil die hatten da halt im, keine Ahnung wo, Hinterhof, hatten die halt noch eine Toilette mit einem, ja, mit so einem großen Auffang anstatt zentral angeschlossenem Abwassersystem. Okay. Aber ich weiß, mir fällt das einfach gerade nicht ein. Na gut. Aber ich befürchte, es hilft uns jetzt auf der Suche nach dieser Person nicht unbedingt viel weiter. Ich bin sogar relativ sicher, dass euch das nicht weiterhilft. Aber tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass einem von euch beiden Hinweis Nummer 6 weiterhilft. Denn nach mir wurde ein Schachcomputer mit Sprachausgabe, ein Literaturpreis und ein Asteroid benannt. Schachcomputer. Mit den Asteroiden ist irgendwie auch ein wiederkehrendes Muster. Die Softwarefirma, bei der ich arbeite, wir haben einen Blog mit hochinteressanten Themen aus der IT-Welt. Und nein, ich nenne jetzt nicht den Namen, das wäre ja total gemein. Auf jeden Fall haben wir da gestern einen Artikel über die AI hinter Schachcomputern veröffentlicht. Ja. Fand ich super interessant. Ja, ja. Nee, ich habe ja tatsächlich auch bei eine Zeit lang bei IBM gearbeitet. Und was total lustig war, das war halt zu diesem Zeitpunkt, als diese IBM AI oder eben, ach, ich finde das Wort AI wird immer so falsch benutzt und alles, einfach als diese Applikation bei Jeopardy mitgespielt hat. Das war natürlich intern eine echt heiße Sache, weil dann alle, oh, komm, da gucken wir alle zusammen, das ist spannend. Das war sehr lustig, auch wenn ich nicht selber in diesem Team natürlich dabei war. Vor allem, weil ja AI eigentlich KI heißen müsste. Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Ja, ja, aber genau. Weil wir es ja jetzt hier in so einer deutschen... Also, ja. Fand ich jetzt lustig, weil du gesagt hast, ja, ja, dass es immer falsch verwendet wird. Sonst hätte ich mir... Ja, das jetzt Zebraham, kann ich mal dein Zebraham. Sonst hätte ich mir das jetzt gespart. Ja, aber also so dieses ganze Thema Artificial Intelligence und Deep Learning und so, da man so viele Begriffe so fälschlich benutzt, das ist schon recht schmerzhaft. Ich empfehle da sehr... Diese Begriffe nicht falsch zu benutzen. Ja, das wäre mal eine tolle Idee. Aber was empfiehlst du denn? Es gibt einen Professor an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule, dem empfehle ich sehr auf Twitter zu folgen. Der wird glücklicherweise inzwischen von mehreren journalistischen Werken immer mal wieder zu Rate gezogen, wenn die irgendwas einordnen sollen. Und der bringt die Sachen immer sehr gut auf den Punkt. Also so ein, ja, das machen wir seit den 70ern, da wird es die nächsten 10 Jahre auch keine krassen Fortschritte geben. Aber in diesen 3 Dingen, ja, da könnte man ziemlich viel noch rausholen. Also der ordnet das, finde ich, immer sehr, sehr gut und fachlich sauber ein und schreibt dabei noch unterhaltsam. Das ist, finde ich, eine sehr seltene Zusammenkunft von diesen Dingen und das finde ich immer sehr schön. Ein Hinweis für den Dominik. Ich führte bei 8 Filmen Regie, davon wurden 2 für den Oscar als beste nicht-englischsprachige Filme nominiert. Puh, das hilft mir leider nicht weiter. Naja, also so hilft mir das jetzt auch nicht. Der oder diejenige ist ja auch schon tot, da die Frauen in der Geschichte der Oscars jetzt auch nie besonders gut behandelt wurden. Bis vor kürzestem da würde ich vermuten, dass es ein Mann ist, auf jeden Fall. Ja, aber wenn ihr jetzt noch nicht eine Ahnung habt, dann wird es wahrscheinlich schwer für euch. Die Weltauflage meiner Bücher liegt bei 43 Millionen, davon 33 Millionen in deutscher Sprache. Der hat Regie geführt und gleichzeitig die Bücher geschrieben? Nein. Also er hat Bücher, ob es gleichzeitig war, weiß ich nicht. Er hat Bücher geschrieben und Regie geführt. David Crichton. John Grisham. Das sind ja so viele verkaufte Bücher, sind es jetzt auch nicht, wie so ein ganz krasser... Ja, und vor allem 33 Millionen davon in deutscher Sprache. Ja, das ja. Das ist bemerkenswert. Ach, in deutscher? Okay. Ja, ja, ja, ja. Also 43 Millionen insgesamt, aber 33 Millionen davon in deutscher Sprache. Aber ist für einen Oscar nominiert gewesen? Ja, 2-mal. Als bester, für den besten nicht englischsprachigen Film. Also die Vermutung liegt nahe, dass er nicht in England oder Amerika gewirkt hat, sondern vielleicht in Deutschland. Dass er zumindest hier sehr bekannt und beliebt war. So, das finde ich eine sauber formulieren. Schöne Idee, aber ich glaube, M war deutlich früher noch, oder nicht? M hat man doch mal, das war doch in den 20er Jahren irgendwann. Genau. Jetzt sind wir eher so 60er Jahre rum, oder? Von seinem Wirken, so 50er, 60er Jahre. Naja, geboren wurde er 24. Ja, ja, aber ich meine, in welchem Alter haust du dann normalerweise so literarische Werke raus? Wenn das so vieles auch. Ich habe dann auch keine Sarah Kane, dass die so, naja, so jung verstorben ist. Das glaube ich dann nämlich auch nicht. Ich habe noch einen Hinweis, der euch nicht weiterbringen wird. 9. Ich heiratete die beste Ehefrau von allen. Also das steht in Anführungsstrichen. Ich vermute, es ist ein Zitat. Nee, das weiß ich nicht. Da gerade ein Mausklicken im Hintergrund gehört. Ihr werdet doch nicht heimlich Dinge im Internet nachschlagen. Nein, das sind nur meine alten Knochen. Oh Mann. Zehntens, zum Thema alte Knochen. Mein Grab liegt auf dem alten Friedhof in der Trumbledore Street in Tel Aviv. Ist es Kishon? Ja. Ephraim Kishon? Ja. Oh. Das hast du jetzt an dem Grab erkannt. Nein, aber an dass er an der Wikipedia-Seite, die du gerade nebenher aufgeklickt hast. Nein, der Bezug zu Israel, weil ich war tatsächlich schon in einem Theaterstück, das er geschrieben hat. Also nicht von ihm dann inszeniert oder so, aber eben ein Stück von das er geschrieben hat. Und zwar, es war Die Lerche. Die Lerche. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich muss euch ehrlich sagen, ich kann nicht zuordnen. Könnt ihr mir bitte Kontext geben? Ich habe dir gerade den Hinweise lang Kontext gegeben. Nein, aber also was sind denn so die bekanntesten Werke? Du, meine Antwort auf diesen Vorschlag war, und den kann man kennen? Okay. So. Ja, den Dings könnte man auch kennen. Wie heißt das? Der Fuchs im Hühnerstall. Ja, und vermutlich gibt es ein Stück oder ein Buch, das heißt Die beste Ehefrau von allen. Nehme ich jetzt mal an. Na, aber war das nicht, dass er ganz schön dazu? Nee, ich glaube, der hat über seine Frau ganz schön irgendwie an der kein gutes Haar gelassen. Aber, ach so, dass es deswegen in Anführungsstrichen steht. Ja. Da nee, hat er den Sarkasmus nicht erkannt. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Und die beste Ehefrau von allen. So. Ah, okay. Ein satirisches Geständnis über die weltberühmte beste Ehefrau von allen. Ja. Liebe Grüße aus Erlangen und danke für euren Podcast. Oh, ja, ist hier nicht alles Dankeschön. Hier. Ja, schön. Ja, dann vielen Dank für diese Bereicherung. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, ne? Tschüss. Tschüss. Nein, schön mit Ö sagt man nicht. Man sagt auch nicht zum Bleistift. Auch das haben wir schon mehrfach gesagt. Und auch, dass wir das schon mehrfach gesagt haben, haben wir schon mehrfach gesagt. Also da werde ich auch nicht müde, mich zu wiederholen, dass man nicht zum Bleistift sagt. So. Das ist nämlich noch viel schlimmer als Tschüss mit Ö. Ja. Jetzt aber tschüss. Ach, wir sind noch live. Ja. Auf Sendung? Ja. On? Heiß? Wir rollen noch? Und um jetzt nochmal weniger selbstreferenziell zu werden, ich rolle das R. Ich drücke jetzt mal auf Call beenden. Ja, ich auch.